1. Offener Dane Tor, Libanon, Damit Fewer Dane Zed and Verzert. 2. Klager, Zypress, Den Die Zedder Ist Gefallen, Klagt, Echen Basins, Wilder Undertstringlich Wald Vernichtet Word. 3. Man Hort Das Klagen der Herten, Dai Wide Flaschen Bewustet Sind, und Das Brulen der Jungen Lohen, weil Das Dickichtum Jordan Zerstort Word. 4. So Spratch der Herr, Mein Gott, Hüt Die Schaf, Dieser Schlachten Bestimmt Sind. 5. Eierkor Verschlachten Sie, One Darfer Bestraft Zu Werden, und Eierwerkorfer Rumen Sich, in dem Sie Sagen, Gepriesen Sie der Herr, Ich bin Rei geworden, Warend Eier Eigenen Herten Sie nicht verschonen. 6. Den Ich wer die Bewohner des Lands fortan nicht mehr verschonen, spricht der Herr. Viel mehr word Ich die Menschen einander ausliefern, Jeden in die Hand seines Herten und in die Gewalt seines Königs, dies werden das Land verwüsten, und Ich word niemand den Aus ihrer Macht befreien. 7. Daraufhin hütet Ich dieser Schlachten bestimmten Schaf für die Schafhandler und nahm mir zwei Hirtenstab, den einen nannte Ich Huld und den anderen Überbindung. Warend Ich die Schaf widet, 8. Entfernte Ich innerhalb eins Monats drei Hirten. Ich word ihre überdrüssig, und auch sie empfanden abnegen gegen mich nein. Da sagt Ich word juk nicht lange hüten. Was stirbt, soll sterben, was zu grund get, soll zu grund gehen, und was übrig bleibt, soll sich gegen seitig or fressen. 10. Anschließend nahm Ich meinen Stabs Huld und Zerbrechen, den Bund aufzulösen, den Ich mit allen Vulken Jesklesen hat. 11. Als dieser Bunden Genem Tag aufgelost word, erkannten die Schafhandler, die mich beobachteten, das dies das Wort des Herrn war. 12. Daraufhin sagt Ich zu ihnen, wenn es juk recht ist, gebt mir meinen Lohn, wenn nicht, lasst es bleiben. Sie sollten mir daraufhin meinen Lohn aus, 30 Silbersiegel. 13. Der Herr aber befahl mir, werfen in die Schatzkammer, die sein herrlichen Preis, den Sie für mich als wird festgesetzt haben. So nahm Ich die 30 Silbersiegel und warf Sie im Tempel in die Schatzkammer. 14. Danach Zerbrach Ich auch meinen zweiten Hirtenstab, die Verbindung, die Bruderlich Einheit zwischen Judah und Israel aufzulösen. 15. Hierauf befahl mir der Herr, nimm nun die Ausrüstung eins Torichten Hirtenen. 16. Den Ich word im Land einen Hirten einsetzen, der sich nicht am die Sterbenden kommet, die Verirrten nicht sucht, die Verwundeten nicht heilt, die Gesunden nicht versorgt, sondern das Fleisch der Fetten Tier frisst und ihnen die Klauen zerreißt. 17. Wehe dem Nutzlosen Hirten, der sein Herd im Stick last. Verderben komme über seinen Arm in sein Rektis Orge. Sein Arm soll wollig verdoren und sein Rektis Orge vollständig erloschen.